so ist, so wie wir waren. Pur und ohne Versuche und ohne Angst uns zu verlieren. Wir waren nur da und sonst nirgendwo. Wir liefen einfach so, unbefangen und vollkommen und im selben Flow. Uns interessierte nicht, dass die Zeit rennt. Da war nur der Moment. Doch die Dinge haben sich verändert und wir verfehlen so ab das Ziel. Denn wenn ich heute an Liebe denke, dann ist es so, so kompliziert. Denn die Dinge haben sich verändert und jeder will grad viel zu viel. Und dann geht wieder was zu Ende. Ich wünsch mir so, du wärst noch hier. Längst schon verbrauchte Lippen war Küssen nicht die Sprache des Paradies. Yeah. Längst schon enttäuschte Erwartungen. Worauf warten, wenn das Gute vor uns liegt? Du, warum geht das nicht? Was ist da so schwer? So zu leben und zu lieben, als gäb's kein Morgen mehr. Ich vermiss das so, wir waren im selben Flow. Oh, ich vermiss dich so. Doch die Dinge haben sich verändert und wir verfehlen so auf das Ziel. Denn wenn ich heute an Liebe denke, dann ist es so, so kompliziert. Denn die Dinge haben sich verändert und jeder will grad viel zu viel. Und dann geht wieder was zu Ende. Ich wünsch mir so, du wärst noch hier. Wir sind besser zu zweit, hab den Mut zu riskieren. Was ist da so schwer? So zu leben und zu lieben, als gäb's keinen Morgen mehr. Ich vermiss das so, wir waren im selben Flow. Oh, ich vermiss dich so.